So, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir melden uns zurück aus der Osterpause. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und freue mich, dass ihr jetzt auch da seid. Und wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Und wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Über alles, was euch interessiert. Über persönliche Sachen, vielleicht auch über politische Sachen oder über gesellschaftliche Ereignisse der letzten zwei Wochen. Was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist 15 Jahre alt und heißt Carolina. Guten Morgen, Carolina. Guten Morgen, Domian. Oh, du klingst aber weit weg und sehr... Oh, tut mir leid. Ich versuche so laut wie möglich zu reden. Das wäre super. Meine Eltern sind Obergeschoss über mir. Und ich möchte halt nicht aufwecken. Verstehe. Also ein geheimes Telefonat. Nein, überhaupt nicht. Nee. Wir wissen, dass ich dir anrufen möchte. Aha. Aber sie schlafen halt schon. Es ist schließlich Montag. Ja. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ich so früh drangenommen worden bin. Ja. Ich habe erst vorhin eine E-Mail geschrieben. Ja. Und zwar über mein Problem mit meinem Freund. Mhm. Und ich wurde gleich drangenommen sozusagen. Und das fand ich echt großartig. Sag nochmal, habe ich nicht verstanden, das letzte. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Ich fand das echt großartig, dass ich so früh drangenommen wurde. Okay, soweit hatte ich es verstanden, ja. Okay, also ein Problem mit dem Freund. Genau, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Er ist 2 Jahre älter als ich. Wie viel Jahre älter? 2 Jahre. 2 Jahre, okay. Genau. Und meine Mutter, bevor ihre Ehe, hatte auch einen Freund, der mein Freund sehr ähnlich war. Aber meine Mutter hatte durch ihn zwar eine sehr schöne Zeit auch, aber auch sehr viele Probleme, die sich in meinem Freund widerspiegeln. Also deine Mutter hatte auch früher so einen ähnlichen Freund wie du. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Mhm. Und sie macht sich halt, sie unterstützt mich, sie mag meinen Freund auch, aber sie macht sich halt in gewisser Weise auch Sorgen um mich. Aber wenn ihr 2,5 Jahre zusammen seid, das ist ja schon eine sehr lange Zeit für dein Alter. Da warst du ja noch ganz jung, als ihr zusammengekommen seid. Heißt, um genau zu sein. Genau. Was sind denn das für Sorgen, die deine Mutter konkret hat? Es sind ausschließlich nicht meine Mutter, sondern hauptsächlich ich. Ich bin schon seit längerem nicht mehr komplett, sag ich mal, glücklich in der Beziehung. Mhm. Ich habe zwar noch schöne Zeiten, aber möchte halt auch immer noch, ich weiß, dass diese Beziehung nicht hundertprozentig lang anhalten wird. Wenn du nicht glücklich bist in der Beziehung, weswegen bist du denn nicht wirklich glücklich? Einerseits, das hört sich jetzt blöd an, aber ich bin ziemlich reif für mein Alter, also sagen mir meine Eltern und Freunde von meinen Eltern und so weiter und so fort. Und mein Freund ist halt ziemlich kindlich und naiv. Obwohl er 2 Jahre älter ist. Genau, weil ich habe da auch, ich achte sehr darauf, dass ich mit jemandem einigermaßen auf Wellenlänge bin. Mhm. Und früher war das halt besser. Auf jeden Fall auch hat er extreme Minderwertigkeitskomplexe durch seine Freunde. Generell oder dir gegenüber? Generell, okay. Er sieht sich halt, er findet sich nicht besonders hübsch und er findet er auch total, ist nichts wert. Und dagegen habe ich es halt sehr anzukämpfen, weil ich... Findest du ihn denn hübsch? Ja, ich finde ihn, er ist ein sehr hübscher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich bin eine Person, ich bin relativ zufrieden mit mir. Mhm. Ich habe da auch meine Beschwerden an mich, aber... Okay, wir wollen das noch weiter konkretisieren, warum du unzufrieden bist. Also, weil er irgendwie noch kindlicher ist als du schon weiterentwickelt bist für dein Alter. Das ist ein Punkt, wo du nicht so ganz glücklich bist. Unter anderem aber auch, er kontrolliert mich, hat sich auch schon in meinen Chatverlauf mit anderen Leuten eingehackt. Mhm, Er tut mich nicht missbrauchen oder vergewaltigen, aber tut mich halt sehr bedrängen und macht halt Dinge, die ich halt öfters nicht möchte. Bedrängen im sexuellen Sinne bedrängen? Genau. Ah, also das heißt, er will dich zum Sex mehr drängen oder was genau steckt dahinter? Genau. Also wenn er zum Beispiel Lust hat oder so, dann lässt er mich so lange mit dem Thema nicht mehr in Ruhe, dass ich es künftig nachgebe. Mhm. Also ich versuche echt durchzuziehen, dass ich nicht nachgebe und wirklich stur da dran zu bleiben. Ich mhm. Das finde ich schon sehr gravierend, Carolina. Das muss ich dir sagen. Was noch? Gibt's noch was, was du nicht so toll findest? Ja. Zum Beispiel, er ist so, dass er mich schon sehr oft angelogen hat. Also zum Beispiel, er hat Probleme in seiner Familie. Klar, verstehe ich auch, aber er raucht. Und das ist etwas, was ich einfach auf Hintergrund ich habe meinen Opa nie kennengelernt, meine Oma auch nicht und mein Onkel auch nicht, halt alle im Zusammenhang mit diesem Rauchen und da habe ich halt so eine Abneigung zum Rauchen. Und ich muss das mal ab und zu wieder ein bisschen übersetzen, weil du wirklich sehr schwer zu verstehen bist. Also er raucht. Er raucht heimlich. Und du magst es nicht, wenn er raucht? Sagt er denn dir gegenüber, er würde nicht rauchen und du kriegst das nur so mit? Genau. Ah ja. Er liegt ein paar an, dass ich nicht rauche, obwohl ich ihm sage, es ist schlimmer für mich, wenn er mich anlügt, als wenn er mir die Wahrheit sagt. Stimmt. Und ich sage, er hat auch andere dazu gebracht, dass die mich jetzt auch hinter meinem Rücken anlügen und das vertuschen. Und mhm. So, jetzt hast du mir ja schon eine ganze Menge Sachen genannt. Aber eine ganze Menge, finde ich. Diese Sachen, weiß deine Mutter, wissen deine Eltern das, dass du wegen dieser Sachen unzufrieden mit deinem Freund und der Beziehung bist? Das wissen die. Ich rede sehr offen mit meinen Eltern. Ich rede auch sehr offen mit meinem Freund. Ich war auch schon bei Therapeuten, also nicht irgendwie kranklich bedingt oder so, einfach nur, um mit meiner Seele frei zu reden. Ich muss dich unterbrechen, Carolina, weil wir dich nicht gut verstehen. Also ja, deine Eltern, vielleicht antwortest du nur kurz, dann klappt das besser. Also deine Eltern wissen um all diese Probleme, die wir gerade hier gehört haben. Genau. Die wissen das und deshalb machen die sich wahrscheinlich auch Sorgen. Ja. Ja. So, dann ist ja eigentlich klar, Carolina, wenn man in einer Beziehung steckt und so viele doch gravierende Dinge nicht so richtig gut laufen, dass man darüber nachdenkt, ist diese Beziehung die richtige oder wäre es vielleicht dann doch an der Zeit, sich zu trennen? Das ist genau mein Punkt. Und zwar, ich habe schon seit mehreren Wochen diese Gedanken, dass ich einfach nicht mehr weiter kann, wenn ich ihn nicht sehe. Dann heißt es eindeutig, ja, ich mache die Nummer mit dem Schluss. Dann sehe ich ihn wieder und ist alles wieder gut. Mhm. Und das ist etwas, was mich selber sehr betrifft. Hast du denn über diese Dinge schon öfters mit deinem Freund auch diskutiert? Ja. Und was kommt dabei raus? Also ich bin manchmal, dann werde ich ziemlich schnell laut, was echt nicht gut ist, aber ist leider so, dass er sucht immer Ausreden, Auswege und wie. Aber es ist also kein befriedigendes Gespräch für dich? Nein. Ihr kommt nicht voran? Carolina, ich mache mal folgenden Vorschlag, da du wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen bist. Ich habe das Grobe verstanden, um was es geht. Ich glaube, dass du wirklich deine Beziehung zur Disposition stellen musst. Das heißt, du musst ernsthaft darüber nachdenken, will ich das noch? Und was empfinde ich für diesen jungen Mann? Steht das im Verhältnis zu dem, was mir unangenehm ist? Vielleicht solltest du dann perspektivisch wirklich den Schritt unternehmen, dich aus dieser Beziehung rauszunehmen. Ich möchte aber jetzt nicht wirklich so ganz schnell und leichtfertig das nur so sagen und biete dir jetzt an, dass dich meine Psychologin nochmal zurückruft. Vielleicht habt ihr dann eine bessere Leitung und könnt etwas entspannter miteinander reden. Ich glaube, die Tendenz meinerseits ist eher in Richtung Trennung. Vielen Dank. Eine Frage noch. Sagt deine Mutter, sagen deine Eltern das auch so? Also sie sagen, dass die Beziehung mir nicht gut tut, dass wenn ich nicht in sehr lange nicht sehe, dass es mir dann besser geht, dass ich mehr aufblühe. Und dass sie lassen mich meinen Weg gehen. Sie sagen mir zwar ihre Meinung, sie unterstützen mich auch. Aber sie sehen es auch sehr kritisch. Genau. Genau. Liebe Caroline, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Heike, meiner Psychologin, zurückgerufen und ich hoffe, dass die Leitung dann viel besser wird zwischen euch beiden. Okay, vielen Dank. Ach, alles Domian? Ja? Ich wollte noch meinen Respekt aussprechen, dass sie diese Sendung so toll führen. Ich höre die wirklich, wirklich durch und ich finde es echt toll, wie sie mit den Leuten umgehen und mit Dankeschön. Den Situationen. Sehr nett von dir. Sehr nett. Jetzt würde ich die Heike gleich anrufen und danach wünsche ich dir dann eine gute Nacht. Okay. Tschüss, Carolina. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ach, ärgerlich. Wenn die Leitungen so schlecht sind, dann ist das immer sehr anstrengend, den Leuten zuzuhören. Das geht euch so und es geht mir natürlich auch so. Ja, wir sind wieder live da. Falls ihr gerade durch die Kanäle zappt und uns entdeckt, ihr könnt euch gerne wieder melden. Heute einer Freithemennacht, zu welchem Thema auch immer, 0800 220 50 50. Hier ist Helmut. Helmut ist 65. Guten Morgen, Helmut. Ja, hallo, Domian. Hallo, Helmut. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir sind da jetzt, ich schau dir in die Augen und ich möchte mich auch bedanken dafür. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das weitergegeben worden ist. Ich hatte einen Unfall verursacht. Nee, ich weiß noch gar nichts von dem, weswegen du anrufst. Erzähl mal. Also, ja, ich bin 65 Jahre alt. Ja. Und wohne hier in Köln. Bin Maler von Beruf, bin seit 2 Jahren in Rente. Ja. Habe in meinem Haus, also in unserem Haus, wo ich wohne, bin also Mieter. Und habe einen Unfall verursacht, habe von meinem Hauseigentümer einen Auftrag bekommen, die Wohnung zu renovieren auf die 4. Etage. Also die Wohnung von einem anderen Mieter? Richtig. Ja. Und die Nachbarin, die auf Parterre wohnte, dann habe ich einen Unterbau mit integrierten Lampen abgebaut. Und wie gesagt, habe dieses Teil runtergeschmissen auf den Hof. Und in dem Moment kam meine Nachbarin und hat es eben halt für den Kopf bekommen. Ah. So, die Frau, die ist natürlich wieder am Arbeiten, also die lebt. Wie schwer war denn das Teil, was runtergeflogen ist? Oh, da kann ich dir nicht sagen, Domian. Und wie groß so von? Ja, das war ungefähr eine Länge, 30 Zentimeter breit, ungefähr, sagen wir mal, 3 Meter lang, ja. 3 Meter lang? Ja. Aus dem 4. Stock? 4. Stock. Aus dem 4. Stock. Und die Frau, habe ich es richtig verstanden, die wohnt im 2. und war aber auf dem Hof? Nee, auf Parterre. Die wohnt auf Parterre? Ja. Und war aber draußen irgendwie? Ja, nee, die ist aus dem Hausflur, wo sie wohnte, Entschuldigung. Mhm. Und dann, wie gesagt, ich habe runtergerufen, ich habe dann vor sich, hallo, mein Nachbar hat das auch mitbekommen. Mhm. Und in dem Moment kam sie dann aus dem Hausflur und hat das dann eben seitlich an den Kopf bekommen. Verstehe. So, dann an die Schulter links. Ist das ja immer sehr heikel, wenn man sowas aus dem Fenster schmeißt. Warum ja, hast du das überhaupt? Ich bin im Berufsleben, ich bin Rentner und ich hör zu. Also wie gesagt, ich wollte das auch ja nicht runterschmeißen, ich wollte es selber runterbringen, aber an dem Freitag habe ich das gemacht. Wie man dann schon mal Sachen macht, die dumm sind. Richtig. Die passieren einem dann schon mal. Jetzt hast du gerade angefangen zu erklären, sie hat es an der Schulter erwischt und wie stark noch? Also sie hat in der Brust durch den Druck eine Brustwirbelfraktur, ne? Mhm. Und dann am Halswirbel, aber sie musste nicht operiert werden. Mhm. Und sie war 6 Tage im Krankenhaus gewesen und so weiter. Ich bin auch im Krankenhaus gewesen, habe sie besucht und alles drum und dran. Wie hat die Frau denn auf dich reagiert? Du hast es ja nun verursacht. Also sie hatte uns, also wenn ich das sagen darf jetzt, sie hatte uns, ich war mit meiner Frau am nächsten Tag war sie im Krankenhaus und dann war sie nicht auf der Intensiv, Gott sei Dank. Mhm. Sie lag dann eben im normalen Zimmer. Ja. Und sagte dann zu uns, sie hatte uns das Du angeboten und hat dann gesagt, sie will von uns kein Geld. Ne? Aber ihr kennt euch doch wahrscheinlich schon sehr lange, wenn ihr in einem Haus... Nee, die hat auch nicht so lange hier drin gewohnt. Ach so. Also sie will kein Geld haben. Und so. Sie nimmt doch Abstand von einer Anzeige? Also bis dato ist keine Anzeige erstanden. Mhm. So, es geht über, es geht über den Anwalt und so weiter und so fort. Und dann habe ich alles versucht, eben einzuleiten, Das heißt also, dass ich eben halt versuche, aus der Sache rauszukommen, auf jeden Fall. Ne? Über welchen Anwalt geht das? Ja, gut, jetzt über meinen Anwalt jetzt. Ne? Deinen Anwalt? Ja. Mhm. So, und die Kosten, die dermaßen hoch sind, weil ich bin Rentner, und um das zu bezahlen überhaupt können, ne? So, mein Anwalt... Aber sie hat doch gesagt, sie will gar kein Geld haben. Ja, das hat sie damals, ich weiß nicht, ob das eventuell unter Schock stand. Ach so. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen jetzt. Ne? Wie lange ist das bis heute genau her? Ja, das sind bis heute sieben Monate her. Ne? Ja. Hat denn diese Frau mittlerweile Ansprüche gestellt? Die Ansprüche sind über ihre Anwältin gestellt worden. Ah, also es gibt dann jetzt doch ganz offiziellen Verkehr, Anwalt-Anwalt. Anwalt-Anwalt, richtig. Ne? Und wie hoch sind die Ansprüche? Ja, das sind so, wenn das zusammenkommt, alles an die 30.000. Boah. Ist man, oder bist du, bist Handwerker, dein Leben lang gewesen, ist man gegen sowas oder für sowas versichert? Ja, ich hatte über eine Versicherung, ich sage jetzt nicht den Namen jetzt, ne? Müssen wir ja auch nicht, ne? Ne, also wie gesagt, ich bin über eine Versicherung, der Arbeitsrechtsschutz, aber die nur eben halt für das Strafrecht und nicht für das Zivilrecht eben halt. Ich habe da so nur eine Basis, ne? Ja. Heißt das, eine Basisversicherung. Das heißt, du stehst völlig alleine da? Ich stehe ganz alleine. Wenn das durchgesetzt wird, musst du diese 30.000 Euro zahlen? Ja, gesamte Kosten. Die gesamten Kosten. Da kommt noch was hinzu dann, oder? Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich bin auch bei meiner... Entschuldigung, Herr Domian. Ich höre zu, ja. Ich bin bei meiner Bank gewesen und so weiter, die mir eventuell ein Darlehen eben halt geben. Und bin auch, wo ich in einer Wohnungsbaugenossenschaft beschäftigt bin ich auch hingegangen bei meinem Chef und habe dann da mal gefragt, ob das irgendwie ein zinsloses Darlehen. Da sind wir im Gespräch, also zinslose Darlehen gibt es nicht mehr, aber ich habe versucht eben halt mit denen Kontakt aufzunehmen und so weiter, wie die Probleme jetzt sind. Ne? Okay, viel Zinsen muss man nicht zahlen, aber dennoch sind 30.000 natürlich eine Riesensumme. Ja. Nun hätte, wenn es ganz schlimm gekommen wäre, Helmut, diese Frau ja auch vielleicht tot sein können, oder? Richtig. Oder, wie gesagt... Schwerstverletzt, die hätte ja auch im Rollstuhl sitzen können. Im Rollstuhl und so weiter. Ist sie denn heute, ist sie denn jetzt wieder richtig richtig fit nach den Monaten? Ja, die arbeitet wieder, ne? Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen euch, wenn du sie im Hausflur siehst? Nee, die ist ja ausgezogen. Ach so, die ist ausgezogen. Aber die wollte, ausziehen schon, das war vor dem Unfall, die wollte immer ausziehen. Hatte mit dir nichts zu tun? Nee, das hat damit jetzt nichts zu tun. Dann hat die auch gar nicht lange in dem Haus gewohnt. Nee, ich denke mal so anderthalb Jahre. Was sagt denn der Hausbesitzer eigentlich dazu, für den du das gemacht hast? Ja, mit dem Hausbesitzer, das ist auch wieder so ein Problem. Das Haus soll jetzt verkauft werden. Ne? Und wie gesagt, ich habe mit dem auch gesprochen. Jetzt will mein Anwalt will dann versuchen, über die Gebäudeversicherung eben halt, versuchen, ob da irgendwas zu machen ist. Also ich höre schon daraus, dass der Anwalt auch keine großen Ideen mehr hat. Ja, gut, ich bin jetzt gerade mit dem Schattenanwalt, aber dann habe ich einen anderen Anwalt konsultiert, das heißt von unserer Wohnungsbaugenossenschaft, und der mir dann, mein Chef mir gesagt hat, versucht da mit dem Herr sowieso, ne? Also mit dem Anwalt, und ja. Ich habe das jetzt auch jetzt, das ist seit vorige Woche, habe ich das eingeleitet, ne? Also das Problem bei der Sache ist, glaube ich, weil das wirklich eine grobe Fahrlässigkeit war, die du da begangen hast, oder? Entschuldigung. Ich bin also von der Staatsanwaltschaft fahrlässige Körperverletzung, nicht grob fahrlässig. Okay. So, und ich kenne mich nicht aus mit den Feinheiten der Begriffe. Ja, ich kann dir jetzt sagen, so die Summe ist 1.500 Euro. So, die wird dann monatlich eben auch mit 250 Euro getilgt. Was für eine Summe? Was sind das jetzt, diese 1.000 Euro? Das ist eben die Strafanzeige. Die Strafanzeige. Und dann kommen noch die 30.000 dazu für Schmerzensgeld, sozusagen. Ja, die ganzen Summen, ne? Die ganzen Summen. Bist du verheiratet? Ja. Was sagt deine Frau dazu? Ja, da darf ich sagen, meine Frau ist im Moment im Bett. Meine Frau ist psychisch krank seit 28 Jahren. Ach je, das heißt, du hast auch noch ein schweres... Und einen Sohn, der eben auch die Krankheit hat. Oh je. Das heißt, da sind viele Probleme in deinem Leben. Ja. Und deswegen, ich will jetzt nicht in Tränen ausbrechen, Domian, aber wie sagt man, das Wasser, das steigt immer höher. Verstehe. Verstehst du? Nun gehe ich mal davon aus, dass du auch nicht so eine Mega-Rente hast. Bitte? Ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht so eine Riesenrente hast. Ich habe schon dementsprechend mit der Zusatzrente von der Genossenschaft und so weiter. Und meine Frau bekommt Invalidenrente. Ne? Ja. Hast du es immer? Hast du es denn? Ja. Bitte. Ja, bitte. So, und ich möchte eben halt aus der Sache irgendwie rauskommen. Das heißt, ich versuche auch alles, was machbar ist. Und wenn mir Hilfe angeboten wird, da würde ich auch für arbeiten gehen. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und war immer vernünftig, dass mir so in dem Alter noch nie ein Problem gehabt, noch nie, dass irgendwas so was passiert ist. Du musst dich doch wahnsinnig ärgern, dass dir sowas passiert ist. Bitte? Ich sag, du musst dich doch wahnsinnig ärgern, dass dir sowas passiert ist. Ja, das ist richtig. Weil ich habe gesagt, du hast dann, ja, ich habe gesagt, du hast eine Dummheit gemacht, was du nie in deinem Berufsleben gemacht hast. Mhm. Und dann passiert dir in der Rente sowas. Hast du dir denn mal ausgerechnet, wenn es jetzt ganz schlimm käme und du müsstest alles bezahlen, wie jetzt ungefähr gerade besprochen, wie viel du im Monat dann abzahlen müsstest, und kämst du dann immer noch über die Runden für dein Leben? Ja, das ist ja, was du sagst, ist richtig. Nur ich muss ja denken, dass meine Frau, die eben mit der Psyche, die da jetzt auch an den Nerven geht, ne? Und ich habe Angst davor. Und sie hatte mal zweimal Suizid gemacht, ne? Mit Depressionen. Ne? Und das ist meine größte Angst. Mensch, Helmut, das gute Rat wirklich teuer. Das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Wir rufen dich. Das ist schwierig. Ja, da kann ich dir jetzt natürlich aus dem Lameng heraus auch nicht so den tollen Rat geben oder die Idee formulieren. Wir rufen dich auf jeden Fall gleich mal nochmal an und überlegen mal ein bisschen im Hintergrund. Also mir wäre, Domian, wenn mir wirklich, ob das jetzt anderen Menschen sind auch die Hilfe bekommen. Ich will auch alles da versuchen, rauszukommen. Ja. Und wenn mir Hilfe angeboten wird, dass ich das finanziell irgendwie anders machen kann. Verstehe du bitte auch, dass wir jetzt keinen Spenden... Verstehe du bitte auch, dass wir hier jetzt keinen Spendenaufruf formulieren können? So habe ich das nicht gemeint. Ja. Ich habe nur gesagt, wenn irgendwie eine Möglichkeit über, wie sagt WDR1 Live, und wenn mir geholfen werden kann, da bin ich dankbar drüber und dann will ich auf jeden Fall, ich sag bitte, ich will versuchen, das mir... Okay. Nochmal gesagt, das als Aufruf möchte ich das nicht verstehen. Wenn wir das einmal machen, haben wir einen Riesenansturm von Leuten, die alle in Bredouille sind und auch Hilfe wollen. Wir rufen dich aber auf jeden Fall jetzt vom Hintergrund aus nochmal an, Helmut, und überlegen nochmal. Vielleicht haben meine Leute noch eine Idee für dich. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und ich möchte mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Sehr, sehr gerne. Ja. Und komm gut aus der Sache raus. Und wie gesagt, ich muss ich jetzt abschalten. Du legst zurückgerufen. Du legst einfach auf und wartest ab, bis wir uns bei dir melden. Das ist ja nett. So. Und ich alles Gute, lieber Helmut. Tschüss. Ganz herzlich bedanken, Domian, und ich freue mich auch auf den Anruf. Danke. Sehr gerne. Alles Gute, Helmut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 1:24 haben wir. Und hier ist Carsten. Carsten ist 48. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Domian. Hallo, Carsten. Grüß dich. Ich rufe dich leider an wegen einem Thema, das mir wirklich wahnsinnig bitter aufgestoßen ist. Und zwar geht es um den Schmähbrief an Herrn Erdogan, dem Präsidenten der Türkei, von Herrn Jan Böhmermann. Ja, ich habe gerade schon am Anfang gedacht, na, das muss heute kommen, das Thema. Ja. Oder das ganze Thema, auch von Extra 3. Ich hatte gerade eben über Facebook eine Diskussion mit einem anderen Facebook-Teilnehmer, der der Meinung war, das ist Satire, Satire darf alles. Und da dachte ich mir, stopp mal, das kann so nicht sein, denn man hätte auch den Stürmer damals von Julius Streicher als Satire durchgehen lassen können. So, das heißt, dass du heftige Kritik an Herrn Böhmermann äußerst? Allerdings. Erzähl, warum genau? Ich finde, dass dieses gesamte Werk, so wie es da komplett gebracht wurde, von A bis Z, dieselbe Handschrift trägt, wie es ein jüdischer Streicher in seinen Stürmer gebracht hätte. Das Ding hätte eigentlich im Prinzip komplett von ihm sein können, wenn damals das Feindbild die Türken gewesen wären. Das ist starker Tobak. Das ist starker Tobak, aber wenn man sich das Ding genau mal anhört, Schlagen von Kindern und dabei eine Gummimaske tragen, Sex mit Tieren, Kinderpornografie, all diese Dinge, die da angebracht wurden, hat man damals in diesem Stürmer, zwar in Comicform, aber das hat man damals auch alles den Juden vorgeworfen. Mhm. Und zwar genau so. Auf diese Art und Weise entsteht Volksverhetzung. Und dieser ganze Stürmerscheiß damals hat überhaupt diesen ganzen Holocaust mit erst ermöglicht. Er hat nämlich das gedankliche Klima geschaffen, um so etwas auch tatsächlich durchziehen zu können. Beziehungsweise wenigstens dafür zu sorgen, dass es den Leuten egal ist, weil die haben es ja sowieso irgendwie verdient. Das ist eine riesengroße Gefahr. Nun wäre Herr Böhmermann nicht Herr Böhmermann, wenn er das nicht in ein ideologisches Konstrukt bauen das würde. Das ist richtig, aber dazu komme ich gleich noch, wenn ich darf. Ja, komm am besten sofort dazu, das ist aber am besten. Okay, pass auf. Jetzt ist das Ding gelöscht worden. Ja. Es gibt aber jetzt zum Beispiel von einer Zeitung, Boulevardpresse, ich sage jetzt mal nicht den Namen, da gibt es ein Video mit noch im Internet zu sehen. Man und kann zwar es nur noch dieses Werk. Ja. Es ist nicht mehr der Grund, warum das Ding überhaupt existiert. Keine weitere Dokumentation dazu, was damit überhaupt ausgedrückt werden sollte. Es ist nur dieser reine Brief da. Jan sagt ja, dass er damit beweisen wollte, dass es eben in Deutschland auch Zensur gibt. Das ist richtig, aber dadurch macht es das nicht besser. Es macht es sogar schlimmer, weil jetzt ist es ein Werk, das eine verbotene Frucht darstellt. Es ist gelöscht, zensiert. Etwas, was man nicht haben darf. Und natürlich wird sich das erst recht über YouTube oder ähnliche Kanäle runtergeladen. Die Bundeskanzlerin hat sich ja schon, mehr, als es vorher wäre. Die Bundeskanzlerin hat sich ja selbst höchst selbst eingeschaltet und hat im Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten sich distanziert dazu geäußert. Ja, das ist richtig. Carsten, wenn du gestattest, lass mich mal kurz einen Schlenker machen zu der Satire. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das eine Satire ist von den Kollegen von Extra 3. Was sagst du denn dazu, dass Herr Erdogan sich da wiederum in unsere Angelegenheiten einmischt? Also dafür, ich will Herrn Erdogan nicht verteidigen. Ich bin mit dem, was der in seinem Land da veranstaltet oder überhaupt veranstaltet, in keinster Weise einverstanden. Mhm. Aber ich bin der Meinung, wenn man ihn satirisch hätte packen wollen, hätte man das genauso tun können, wie es damals seinerzeit zum Beispiel ein Herr Dieter Hildebrand gemacht hätte. Mhm. Auf jeden Fall nicht so persönlich beleidigend, sondern sachlich. Mhm. Sachlich und trotzdem lustig. Das geht. Das hat man damals bei Scheibenwischer ganz gut gesehen, dass das funktioniert. Mhm. Es ist möglich. Diese Form der Satire, die da dargestellt war, ist für mich brandgefährlich. Bist du denn eigentlich ein Fan von Jan Böhmermann bisher gewesen? Nein, ich bin kein Fan von Jan Böhmermann. Ich bin ein Fan von durchaus auch von politischer Satire. Ja. Wie gesagt, Dieter Hildebrand war damals ein ganz großer Held für mich gewesen. Also ich finde den Mann immer noch klasse, wenn ich mir die Aufzeichnung von dem angucke. Der hatte diese Zunge dafür gehabt, diese spitze Zunge, die zwar sticht, aber dabei nicht beleidigend wird. Man kann ja vielleicht sagen, dass Jan Böhmermann das anders gemeint hat, aber es eben jetzt doch so aufgefasst wird, wie du es gerade formuliert hast und viele Leute sich da auch beleidigt fühlen. Und, ja, genau. Ich fasse es jetzt so auf. Es wäre schlauer gewesen vom ZDF, das Ding nicht komplett zu löschen, sondern es, ich sag jetzt mal, weil es eben auch genauso brandgefährlich ist, es so zu managen, wie man es zum Beispiel bei den Mein Kampf gemanagt hat. Das ist ja auch im Prinzip erstmal verboten. Mhm. Aber es gibt eine kommentierte Version. Mhm. Und die ist nicht verboten. Ich finde bedauerlich an diesem ganzen Fall, dass dieses jetzt ablenkt von der Ungeheuerlichkeit, dass ein höchster Repräsentant eines anderen Staates, in diesem Fall Herr Erdogan, es wagt, den deutschen Botschafter einzubestellen und sich über einen Satirebeitrag in einem öffentlich-rechtlichen deutschen Rundfunk zu beschweren. Das finde ich ein Skandal und das lenkt es leider ein bisschen davon ab. Ja, natürlich. Man hat ihm die Munition geliefert, sich überhaupt tatsächlich jetzt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, berechtigt werden zu können. Mhm. Im Prinzip hat der Erdogan ausnahmsweise mal mit seiner Beschwerde jetzt recht. Man hat ihm selbst die Munition gegeben, sich jetzt groß hinzustellen und zu sagen, ihr seid die Bösen. Mhm. Das war unnötig. Völlig unnötig und vor allen Dingen auch komplett unangebracht. Wir unterstreichen aber nochmal, du hast es gerade ja schon gesagt, nicht, dass es falsch verstanden wird, dass du, genau wie ich auch, natürlich die Politik von Erdogan In keinster Weise unterstützt. In keinster Weise. Und wir das heftig kritisieren, was da... Der Mann gehört satirisch aufs Korn genommen, ja. Aber bitte in einem anderen Tonfall. Und ich persönlich fordere das ZDF jetzt auf, diese Sache wieder reinzustellen, ja. Aber kommentiert. Guter Hinweis. Am Anfang, am Ende und vielleicht sogar mittendrin auch erklärt, warum dieses Ding so ausgestrahlt wurde, wie das Ganze gemeint war, damit das eben nicht in den falschen Hals kommt. So. Sind wir mal gespannt, ob das ZDF uns zugehört hat, die Oberen des ZDFs. Und ich finde den Vorschlag gut. Wird das unterschreiben und mal gucken, was draus wird. Ich danke dir für deine pointierte Meinung, Carsten. Danke dir erstmal auch und vor allen Dingen danke sehr dafür, dass du mir da recht gegeben hast. Das von dir. Alles Gute, Carsten. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, ich wünsche dir nach deinem Beendigung deines Dienstes da im Fernsehen alles Gute für dein privates Leben. Dankeschön, Carsten. Sehr nett von dir. Tschüss. Jo. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir sicher ein Fass aufgemacht und bin gespannt, was da von euch heute noch kommt in dieser Thematik oder morgen auch. Ich habe, als ich das gelesen habe vorige Woche, wirklich gedacht, was sagt der arme deutsche Botschafter, wenn er einberufen wird in Ankara? Wie rechtfertigt er so etwas, dass wir hier im deutschen Fernsehen eine solche Satire-Sendung haben? Eine solche Selbstverständlichkeit, er ist doch gar nicht der Ansprechpartner. Was sagt man da als Botschafter? Sagt man, hören Sie mal, wir leben in einem freien Land in Deutschland und da kann man das machen, vielleicht als Belehrung sogar, ich weiß es nicht. Hier ist Manuela. Manuela ist 54. Guten Morgen, Manuela. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Manuela. Übrigens bin ich 53, danke. Ah, du junges Ding. Ja. Domian, ich habe ein großes Problem. Und zwar, ich habe meinen Sohn an die Polizei verraten. Du hast deinen Sohn an die Polizei verraten? Ja. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Und zwar, mein Sohn ist 23. Er hatte einen Haftantritt, so und so am Datum, das wusste ich. Und ich habe gehofft, dass sich mein Sohn selber bei der Polizei meldet. Stattdessen hat er sich bei mir Unterschlupf gewährt. Mhm. Weswegen sollte er in Haft? Weswegen, das war Anfang wegen Körperverletzung, Beleidigung, hat er 1 Jahr 10 Monate bekommen. Zum ersten Mal straffällig geworden? Nein, es war schon früher. Er hatte Bewährung, 3 Jahre Bewährung. Mhm. Und ich habe ihm damals immer wieder geholfen. Ich habe immer wieder einen Anwalt bezahlt, dass er ja nicht in Haft geht. Alles versucht, dass mein Sohn alles wieder in Ordnung bringt. Und dann wurde er volljährig und dann hatte ich keine Chance mehr, meinem Sohn zu helfen. Mhm. Hat alles noch. Dann kam BTM dazu. Das war ganz schlimm. Ich habe immer versucht, dass er wieder auf die Spur kommt, aber er hat sich da nichts mehr sagen lassen. Mhm. Und dann kam die Körperverletzung mit Beleidigung, Hausfriedensbruch, dann wurde er verurteilt. Da konnte ich auch nicht mit ans Gericht. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Wie stark hat er den Menschen verletzt? Es war nicht so, dass der jetzt krankenhausreif war. Mhm. Mhm. Das muss ich jetzt nicht sagen, aber er war immer... Also ich muss sagen, mein Sohn ist ein lieber Mensch. Er würde eigentlich, er hat immer durch seinen BTM wurde der so aggressiv. Mhm. Und ich habe immer versucht, dass er eine Therapie macht. Nichts hat er gemacht. In welchem Alter wurde er eigentlich auffällig? Ab wann ging's los? Das ging schon los in der 9. Klasse. Musste ihn schon abholen. Hat er randaliert. Er war immer gegen diese Leute, er hat immer gedacht, er muss jedem helfen und dagegen hat er immer Probleme gekriegt. Er muss jedem helfen und deshalb ja, hat er Probleme. Ja, er hat dieses blöde Helfersyndrom, hat er immer zu mir gesagt. Aber das schlug dann hinterher ins Gegenteil irgendwie über. Ins Gegenteil, ja, mhm. Genau gegen... Mhm. Im Gegenteil, er wurde dann aggressiv. Ich meine, mir gegenüber auf keinen Fall, aber... Bist du eigentlich alleinerziehend? Ja. Ja. Wo ist sein Vater? Sein Vater lebt 50 Kilometer weit und er hat auch im Endeffekt am Ende des Schuljahres, um dass er überhaupt seinen Hauptschulabschluss schafft, hat dann zu sich genommen, hat das letzte Jahr mit ihm versucht, dann hat er den Hauptschuss mittlere Reife hat er geschafft. Er ist ja nicht dumm. Aber der Vater hat sich dann zum Schluss nicht mehr weiter um ihn gekümmert. Nichts mehr, nein. So, erzähl mal weiter jetzt. Er sollte die Haft antreten und ist dann bei dir untergetaucht. Ja. Und erzähl mal weiter, was dann passiert ist. Ja, das war ja das Schlimme. Und ich habe ihn an dem Tag noch angeboten, in die Haft zu fahren, um keinen Fehler zu machen. Und stattdessen hat er nur seine Drogen genommen. Was für Drogen hat er genommen? Nur seine Drogen. Und ich, was für Drogen hat er genommen? Das weiß ich nicht. Ich habe dann nur an dem Tag, dann, wo sie ihn verhaftet haben, haben sie Hausdurchsuchung bei mir gemacht. Und dann haben sie Speed und die Drogen im Internet, was er sich bestellt hat. Und die Drogen hat er bei dir genommen, während er Unterschlupf eingenommen hatte? Ich wusste das nicht. Er saß den ganzen Tag nur in seinem Zimmer. Und so, wenn er dann rauskam, dann habe ich gesehen, dass er irgendwie wieder bekifft war. Und ich habe so geschimpft. So, wie ging es dann weiter? Er sollte Haft antreten, er kommt zu dir, versteckt sich quasi bei dir. Ja, und dann? Ja. Und dann komischerweise 10 Tage später ruft bei mir die Polizei an, ob mein Sohn bei mir ist. 10 Tage? Du hast ihn 10 Tage bei dir unterschlüpfen lassen? Ja. Und dann ruft die Polizei, nicht du rufst die Polizei an, sondern die Polizei ruft bei dir an? Ja. Und was? Und dann haben die gefragt, ist er bei Ihnen? Nee, der hat zu mir gleich am Telefon gesagt, ich sage Ihnen gleich, er soll sich sofort stellen. Dann sage ich, entweder stellt er sich oder wir stellen ihn als Fahndung aus. Dann sage ich, ja, er ist bei mir. Mhm. Er ist bei mir. Die waren aber schon irgendwie davon ausgegangen, dass er bei dir ist. Ja, aber warum sind sie dann gleich gekommen? Wundert mich allerdings auch. Aber du hast es dann auch gesagt, er ist hier. Ja, und das ist der Verrat. Und das ist der Verrat, glaubst du? Ja. Was ist dann passiert, nachdem das Telefonat geführt wurde? Dann sagt der Polizist zu mir, wie ist mein Sohn, ob er unter Drogen steht. Dann sage ich, ja, es kam heute ein Päckchen nach Hause. Er hat sich im Internet wieder diese Kräuterdinger gekauft. Mhm. Und dann sagt er zu mir, der Polizist, ja, dann warten Sie, da muss ich erst noch einiges abklären. Und dann rufe ich Sie in 10 Minuten zurück. Und in den 10 Minuten kam mein Sohn und sagt, Mama, ich fahre jetzt noch weg. Und dann sage ich, wo fährst du hin? Sagt er, er fährt zu einem Kumpel. Und ich wusste, dass er in der Zeit, wenn er zum Kumpel fährt, Drogen kauft. Mhm. Und dann ruft die Polizei mich zurück und sagt, ja, wir kommen jetzt vorbei und holen Ihren Sohn. Dann sage ich, tut mir leid, jetzt ist er gerade weg. Ja, Sie haben Ihren Sohn jetzt gesagt, dass wir kommen. Das hattest du aber nicht gesagt. Nein. Hatte ich nicht. Okay, und dann sind die trotzdem gekommen? Nein, dann sagt der Polizist zu mir, ja, haben Sie jetzt Ihrem Sohn gesagt, der ist, wir suchen ihn? Dann sage ich, nein, der ist zum Kumpel gefahren, sage ich, weil er hatte Jogginganzug an, weil wenn er abhauen würde, hätte er sich anders angekleidet. Okay, wie ging die Geschichte weiter? Ja, eine Stunde später steht die Polizei bei mir vor der Tür und sagt, wir haben Ihren Sohn vor der Tür verhaftet. Mhm. Hast du seitdem mit deinem Sohn gesprochen? Nein. Das heißt, dein Sohn weiß die Zusammenhänge gar nicht so ganz genau. Nein. Mhm. Ich möchte auch gar nicht, dass er es weiß. Wie lange liegt die Verhaftung jetzt zurück? Seit 25. März ist er in Haft. 25. März. Also Manuela, ich muss dir mal ganz offen sagen, ich möchte nicht das Wort Verrat dafür gebrauchen. Ich möchte nicht das Wort Verrat. Bist du nicht eigeninitiativ geworden? Du bist nicht ans Telefon gegangen und hast die Polizei angerufen. Selbst darüber könnte man ja diskutieren, ob das vielleicht nicht das Richtige gewesen wäre. Wenn du jetzt deinen Sohn wirklich massiv verleugnet hättest, wem hättest du damit gedient? Ich glaube, das ist ja sowieso das Richtige ist, wenn dein Sohn jetzt erstmal in Obhut kommt. Was denn aus der Obhut wird, hoffentlich eine ordentliche psychologische Betreuung, dass er wieder auf die richtige Spur kommt. Ihn zu verstecken ist ja keine Lösung. Ja. Und du hast ja, wie du es gerade geschildert hast, ich ahne das ja schon, dich jahrelang um ihn bemüht und es hat nicht richtig funktioniert. Ja. Und das ist auch, finde ich, eine Zumutung von ihm. Er ist immerhin ein junger, erwachsener Mann. Seiner Mutter das zuzumuten, dass er bei dir Unterschlupf sucht, er zieht dich damit ja in die ganze Sache mit rein. Ja, vor allen Dingen auch seine Frau. Ich habe jetzt seine Frau aufgenommen. Ach, er wohnt jetzt bei mir, ja. Achso, er ist sogar verheiratet. Ja. Hat er Kinder? Nein. Was sagt denn die Frau? Die ist fertig. Die ist vor allen Dingen, Domian, ist er das Schlimme. Ich vermute ja, dass er mit seiner BTM-Geschäfte sie mit reingezogen hat, weil die Polizei hat ihr das Handy weggenommen, alles, und sie ist eine Kinderkrankenschwester auf Intensiv. Mhm. Gut, aber wenn sie sich nicht schuldig gemacht hat, wird man das ja herausbekommen auch. Ja, das sage ich ihr immer wieder. Mhm. Und ich sage ihr auch wenn die Freunde von diese Geschäfte, was man so gemacht hat, drohen jetzt mittlerweile ihr. Und ich habe ihr geraten, damit zur Polizei zu gehen. Unbedingt, unbedingt. Finde ich auch. Ja. Siehst du mal, wie wichtig das ist, dass jetzt die Polizei ja zugreifen können. Ja. Wie gesagt, es wäre niemandem damit gedient, sondern es hätte sich immer weiter verstrickt in die Kriminalität hinein. Ja. Übrigens, als er 10 Tage bei dir untergetaucht war, was hat denn seine Frau gedacht, wo er ist? Ja, die hat gewusst, dass er hier ist. Ach so, die war eingeweiht. Ja, sie war eingeweiht. Und sie hat ja auch an dem Tag, wo die Haftantritt war, hat sie sich extra freigenommen, um ihn hinzufahren. Mhm. Wir wären ja alle zwei hingefahren. Mhm. Aber stattdessen hat er... Ich finde, Manuel, ich sag's nochmal, ich finde, dass du dich keiner Schuld schuldig gemacht hast. Absolut nicht. Absolut nicht. Der Junge gehört erstmal hinter Schloss und Riegel, wenn er das angerichtet hat, was er angerichtet hat, wenn er verurteilt ist. Und dann gehört er in eine ordentliche psychotherapeutische Betreuung, vor allen Dingen in einen Entzug. Ja. Das sind die richtigen Wege. Vor dem habe ich am meisten Angst, Domian, weil er befindet sich, denke ich, mittlerweile schon im Entzug, weil die Post, was er an seiner Frau schreibt, das ist ja schon psychosomatisch. Mhm. Der dreht da ja schon, also der dreht am Rad. Dann wollen wir hoffen, dass er in dem Gefängnis ordentlich betreut wird. Mhm. Wie lange wird er die Haft antreten müssen? 3 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja. Das ist eine lange Zeit. Und ich sehe mich eigentlich nach ihm, aber aber wenn du ihn besuchen kannst, wenn das möglich ist, das kannst ich du ja. Ich kann ihn besuchen, aber ich von mir selber kann ich nicht, Domian. Warum nicht? Weil ich ein Verräter bin. Nein, du bist kein Verräter. Ich würde es ihm auch genauso offen sagen, wie du es gesagt hast, wie du es mir gerade erzählt hast. Und musst ihm auch klar machen, dass das der einzige Weg ist für ihn wieder zurück in ein normales Leben, wenn er jetzt diesen Weg geht, den er eingeschlagen hat. Und dass alles andere, untertauchen, sich schützen lassen von dir, ihn nur noch weiter in den Sumpf hineingezogen hätte. Du bist keine Verräterin. Ich bin davon so überzeugt. Das ist ein Dilemma, in dem du da gesteckt hast, ja. Aber weißt du, letztendlich geht es doch darum, das Beste für deinen Sohn herauszubekommen. Ja, eben. Ich möchte auch, dass er von den Drogen wegkommt. So, und das ist jetzt erstmal der richtige Weg und der Anfang. Besuch ihn, wenn du... Letztendlich, du bist die Mutter, letztendlich hast du natürlich auch das Bedürfnis, ihn zu besuchen. Vielleicht freut er sich ja auch, wenn du kommst. Ich möchte gerne nochmal, dass wir uns noch ein paar Gedanken machen, was wir dir persönlich noch an Hilfe anbieten können, Manuela. Das ist ja auch für dich als Mutter sehr belastend, vor allen Dingen, wenn jetzt die Schwiegertochter da bei dir wohnt und die ganze Geschichte über euch schwebt. Deshalb rufen wir dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay, danke. Von Herzen alles Gute, Manuela. Danke, Domian. Tschüss. Domian, ich habe bloß noch eine Frage. Gerne. Der Elch, was bei dir da sitzt. Ja, das ich habe denselben von meinem Großvater geerbt, aber meiner ist angemalt. Welche Farbe hat deiner denn? Ja, braun. Braun. Aber ich habe den von meinem Großvater geerbt, als ich 6 Jahre alt war. Ich hoffe, dass das bei dir wirklich ein Elch ist, denn das hier ist ja kein Elch. Du kennst den Unterschied. Den Unterschied zwischen Elch und Hirsch. Der Elch hat so Schaufeln am Geweih. Und hier sind so richtige Zacken. Das ist ein richtiger, normaler Hirsch. Aber ich habe es ganz selber bloß angemalt. Ah. Und deswegen, glaube ich, habe ich heute auch den Mut gehabt, dich anzurufen. Sehr gut. Das hat sich dann schon mal gelohnt. Alles Liebe und alles Gute, Manuela. Dankeschön. Tschüss. Gute ciao. Nacht. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sind verbunden. Mit dem Sven. Und der Sven ist 39. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen. Hallo, Sven. Weswegen rufst du an? Ja, ich kann irgendwo nachts nicht mehr schlafen. Deswegen stehe ich gerade auch auf dem Parkplatz, weil ich mich in einen 16-jährigen Jungen verliebt habe. Ach du lieber Gott. Ja. In einen 16-jährigen Jungen. Du bist 39. Ja. Bist du schwul? Ja. Ja. Und hab auch eine feste Beziehung. Mit einem und älteren mit meinem Mann? Freund. Ja. Der ist 53. Ja. Und dem habe ich jetzt schon von meinen Gefühlen gesagt. Oder ich habe ihm von meinen Gefühlen erzählt. Aber er hat da auch gesagt, da kann man nichts machen. Also er wird definitiv nicht Schluss machen oder sowas. Mhm. Aber er sagte, vielleicht geht es auch vorbei. Ist aber ein toleranter Freund. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Seit 3 Jahren. Ja. Nee, etwas Quatsch. Seit 5 Jahren. Seit 3 Jahren wohnen wir zusammen. Okay. So, jetzt erzähl mir mal wie hast du den 16-jährigen jungen Mann kennengelernt? Wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft. Und du und dein älterer Freund? Richtig, genau. Mhm. Und wir hatten das wirklich so eigentlich durchdacht, dass wir ein Zweiparteienhaus kaufen, dass wenn wir mal auseinandergehen, der eine oben, der andere unten wohnen kann und dass wir das Haus weiter behalten für eine Altersvorsorge. Mhm. Und oben haben wir bislang dann immer gesagt, vermieten wir. Mhm. So, und jetzt haben wir oben eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, die halt diesen 16-jährigen Sohn hat. Und so hatten wir uns dann kennengelernt. Und seit wann kennst du ihn jetzt? Ich kenne ihn jetzt seit 1. Januar. Also jetzt seit Neujahr sind die bei uns eingezogen. Ja, und wie nah ist das Ganze schon gekommen? Wie nah seid ihr euch schon gekommen? Ja, wir hatten schon Sex zusammen. Oh. Ja. Wer hat denn da wen angebaggert? Ich glaube, die Frage erübrigt sich schon, ne? Du also ihn? Nein. Nein? Gerade nicht. Nein. So, ich weiß es auch nicht. Also es war von vornherein, die Karten waren klar aufgedeckt. Die Mieterin und er, die wussten, dass wir schwul waren, dass wir ein Paar sind. Mhm. Also mein Freund und ich. Mhm. Und wir haben dann, es kam irgendwie dazu, weil wir halt beide große Autofans sind, dass wir nachts ständig durch die Gegend gefahren sind. Also ich habe im November ein Auto gekauft, das hatte 93.000 Kilometer weg, jetzt sind es mittlerweile 113.000. Mhm. Und wir sind nachts auch Ruhrgebiet, wir sind nach sonst wohin gefahren, zweimal zur Nordsee, einfach so nachts mal aus Spaß. Mhm. Und irgendwann ging das dann los. Da waren wir halt bei ihm oben im Zimmer und ja, ich weiß es auch nicht, aber er fing dann an, meine Hand zu streicheln und dann ging das Ganze, oh Gott, ich fühle mich so pervers dabei. Habt ihr denn so über Schwulsein und Sexualität auf euren langen Autofahrten gesprochen? Ja, ja. Definitiv. Und ich hatte ihm auch gefragt, ich sag, was ist, ich sag, fühlst du eventuell auch, dass du schwul bist? Und er sagt mir immer nein. Mhm. So, das heißt, jetzt frage ich, das heißt, er hat noch außer dir noch keine Erfahrung gesammelt vorher? Nein. Hat auch keine Freundin? Nein, er hat auch sexuell noch nie was mit einem Mädchen oder mit einem Jungen oder sonst was gehabt. Also ich wäre der Erste. Mhm. Du warst der Erste? Ja. Ja. Oder bin oder du bist wie ja. auch immer. Ja. Mhm. Ne? Weil es läuft nach wie vor noch. Ich meine, ich versuche es irgendwie, dass man sagt, Mensch, der Kopf muss doch mal eingeschaltet werden, aber das... Glaubst du, dass die Mutter Bescheid weiß schon? Das ist jetzt ein Rätsel. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich meine... Aber die muss das doch mitkriegen, wenn ihr da stundenlang nachts durch die Gegend kurft, kriegt sie doch mit, also dass ihr sie, so... Das ist eigentlich ganz komisch. Sie vertraut, sie sagte zu mir, ich vertraue Nick, also den Jungen mehr an. Mhm. Also sie würde mir den Jungen mehr anvertrauen, weil seine anderen Kumpels, Freunde, wie auch immer, dass er dadurch auf die schiefe Bahn gerät. Das kann sein, dass die Frau großes Vertrauen in dich setzt und wahrscheinlich aus allen Wolken fällt, wenn sie erfährt, was passiert ist. Ja, das denke ich schon. Du unternimmst nichts Illegales, ab 16 Jahre ist es ja erlaubt. Ja gut, das aber, ist, selbst das habe ich schon im Internet recherchiert. Ja. Aber für mich so als, ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich pervers bin. Ja, man kann natürlich jetzt auch die moralische Frage stellen. Du bist ein 40-jähriger Mann und das ist ein 16-jähriger Bursche. Würde ja. ich jetzt spontan sagen, soll der seine Erfahrungen mal lieber mit Gleichaltrigen machen? Das habe ich ihm ja schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Ich sage, Mensch, du musst dich doch dann auch mal vielleicht für Mädchen oder für Jungs interessieren. Dann sagt er, nee, das will ich nicht. Ja, so, aber du bist ja schon sehr nah an ihn rangetreten. Im Prinzip wäre das Kluge, sich einfach jetzt zurückzuziehen, nicht groß mit ihm zu diskutieren, sondern dass du dich einfach als der Erfahrene und Ältere sich zurückziehst und nun, es ist jetzt passiert, das kann man nicht mehr rückgängig machen, aber dass du dich nicht noch weiter dort hinein verstrickst oder ihn auch hinein verstrickst. Ja. Außerdem sind es Mieter, ihr wohnt zusammen in einem Haus. Du weißt nicht, wie die Mutter reagiert. Es ist ja alles nur kompliziert. Ja, sicher. Ich weiß auch nicht. Und das ist nämlich irgendwie das Problem. Wir haben ja schon mal probiert, ich sag mal für eine Woche ungefähr, dass wir uns auf den Weg gegangen sind und wir haben es irgendwie beide nicht geschafft. Das ist so eine Art Teufelskreis bei mir. Ich weiß es auch. Du hast mir gerade gesagt, dass dein Freund, mit dem du zusammenlebst, weiß, dass du da so ein bisschen dich verguckt hast. Weiß der denn auch, dass ihr schon Sex hattet? Nein. Nein? Nein, definitiv nicht. Also den Mut hatte ich nicht. Wie würde er denn darauf reagieren? Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Wie ist denn das? Also ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt es genau weiß, aber vielleicht würde er auch sagen, ja, meine Güte, es ist passiert. Wie ist denn überhaupt diese Beziehung zwischen euch beiden, dir und deinem älteren Freund? Ist es Liebe? Es ist... Große ja, Liebe? Also die ganz große Liebe, oh Gott, was erzähle ich ja eigentlich? Die ganz große Liebe, denke ich, ist es nicht. Was wir ist haben es dann? Uns gern, wir halten uns ständig zusammen. Wie soll ich das nennen? Also seitdem wir in dem Haus wohnen, hatten wir beide auch schon keinen Sex mehr. Das ist... Ich sag mal, eingeschlafen, wie auch immer. Mhm. So, und gut, er fährt ab und zu auch mal alleine weg. Oder auch wenn ich jetzt alleine wegfahre. Das sind so Sachen, gut, dann sagt man halt, der andere braucht Zeit für sich oder sonst was. Also er ist da schon extrem tolerant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört sich schon an wie so ein bisschen eher eine offene Beziehung und man duldet ja, das eine oder andere, was nebenher läuft. Ist aber auch schon bei mir genauso. Deswegen, aber also, wenn schon nicht mehr die große Liebe, dann gehe ich doch davon, hoffe ich doch, dass es zumindest Respekt und Freundschaft ist. Ja, gut, so kann man es im Prinzip, so sehe ich langsam auch schon. Mhm. Weil ich hatte jetzt vor 2-3 Tagen habe ich mit ihm darüber gesprochen und wir wissen jetzt halt nicht, Entschuldigung. Wir wissen jetzt eigentlich nicht, weil wir jetzt nur unten wir haben unten eine Zweizimmerwohnung und oben sind halt 3 Zimmer. Mhm. Und wie gesagt, wir hatten das ja so geplant, wenn wir uns mal trennen oder sonst was, dass der eine hoch und der andere runter geht. Und dann habe ich jetzt schon gesagt, Mensch, notfalls suche ich mir eine eigene Wohnung, weil die gerade erst zum 1. eingezogen sind. Mhm. Um da aus dem Haus wegzukommen. Ja. Ja. Dafür finde ich aber, solltest du dann auch mal deinem Freund dann den reinen Wein einschenken und ihm sagen, was passiert ist. Es kann sein, dass das wirklich nicht das große Problem in eurer Beziehung ist, wenn ihr eh nicht so streng im klassischen Sinne ein Paar seid. Aber ich finde, das Problem ist zwischen dir und dem jungen Mann. Da habe ich ehrlich gesagt, ich will nicht moralisieren. Man tut das nicht, wenn der eine so viel jünger ist und so. Aber Ich hab nicht so ein gutes Gefühl. Und gut, ich habe schon das Gefühl, das habe ich ihm aber auch schon gesagt. Ich sag, Junge, du hast noch das ganze Leben vor dir. Du bist 16. Das wird sich auch eh alles ändern. Sei es ein halbes Jahr, sei es ein Jahr. Das habe ich ihm alles schon gesagt, gerade erst heute Morgen wieder. Okay, wenn du so klug das darstellst, da musst du auch konsequent sein. Da musst du dich von ihm entfernen. Jeder Tag, den du dich mehr mit ihm beschäftigst, wenn er wirklich jetzt Gefühle investiert hat, jeder Tag zieht ihn mehr in die Geschichte rein. Wenn du dich jetzt konsequent ihm entziehst, wird es ihm wehtun. Vielleicht, wenn er sich wirklich verliebt hat, wir wissen das ja nicht genau, wird ihm das eine Weile wehtun und dann hoffentlich wird sich das wieder finden. Ja gut, aber dieses harte, ich sag mal, Entfernen, das kriege ich, glaube ich, gefühlsmäßig auch nicht hin. Das ist ja mein großes Problem. Sven, ich finde, dann musst du also erstmal mit deinem Freund reden. Und dann musst du mit dem Jungen auch darüber reden, was die Mutter denkt und sagt. Ich finde, dass man sich in gewissen Situationen auch vielleicht zwingen sollte, mal einen Schritt zurück zu machen. So süß die Frucht vielleicht auch ist, die da vor einem hängt, wenn der ein attraktiver Kerl ist. Und das ist ja in gewisser Weise verständlich. Aber also es ist ja eigentlich so, es ist ja eigentlich davon gekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Junge einfach nur mal Liebe haben möchte, weil ich das Gefühl hatte, von dem, was er mir auch erzählt hat, dass der Junge nie Liebe gekriegt hat. Okay, aber das ist nicht der Weg, den du jetzt gegangen bist, der der richtige ist. Jetzt ziehst du ihn in eine schwule Welt rein, die vielleicht gar nicht seine Welt ist. Es gibt einen riesen Altersunterschied. Es ist mit Dramen verbunden wahrscheinlich. Also ich sag dir, Sven, ich kann dir nicht sagen, wie du es im Detail machen sollst. Ich sage dir generell, ich würde mich an deiner Stelle zwingen, zurückzunehmen, um vielleicht noch Dramatischeres zu vermeiden. Jetzt muss ich leider Schluss machen. Ja, ich kann dir auch nicht mehr sagen. Wir würden im Kreis sonst reden. Denk mal drüber nach, es ist natürlich deine Entscheidung. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke schön. Sven, alles Und Gute. Und nochmal ein Riesenkompliment an der ganzen Kollegschaft, die ihr da bei euch habt. Dankeschön. Ne? Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist René, 24. Guten Morgen, René. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, René. Was ist dein Thema? Ich würde dir ganz gerne zum Abschluss deiner Sendung ein paar meiner Erfahrungen, die durchaus lustig sind, aus insgesamt 6 Jahren Außendienst für Endkunden, bezogen auf Unterhaltungselektronik und auch Lieferdienste für Weißware erzählen, also Waschmaschinen und Kühlschränke. Genau genommen möchte ich da eigentlich etwas erzählen, das mir noch unheimlich vorschwebt. Ich arbeite mittlerweile 2 Jahre nicht mehr in der Firma, aber es gab in diesem Außendienstteam für die Weißware einen Arbeitskollegen. Ich habe das Wort Weißware noch nie gehört. Weißware ist generell der Begriff für Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter trocken. Ja. Jedenfalls, kurzum, geht es dann an einen Kollegen, der mitunter aufgrund von Zeitdruck und weil er bei den Kunden nicht auf Toilette gehen wollte, das hört sich unheimlich skurril an, das ist wirklich passiert, da hat er mitunter in alte Waschmaschinen oder diese alten Waschmaschinen, die man von Kunden abholte, entsprechend neu ausgeliefert hat, auf der Ladefläche dann diese Waschmaschinen wirklich als Toilette benutzt. Das war so unheimlich komisch. Ich war da mehrere Male dabei. Komisch und ein bisschen eklig. Es ist auch unheimlich. Es ist wirklich eklig. Für beide Geschäfte gar? Für beide Geschäfte. Ich schildere das kurz. Es ist wirklich ekelhaft. Ich schildere das kurz. Wir sind in einem Kastenwagen unterwegs, der eine Hebebühne dran hat. Und man stellt sich das so vor, die Kühlschränke sind in riesigen Kartons, die man natürlich auch wieder mitnimmt. Und man kann sich da ein bisschen verbarrikadieren. Und gehen wir davon aus, es ist ein beschäftigter Tag mit vielen Terminen. Und man hat wirklich effektiv keine Zeit, an die Tankstelle unbedingt dran zu fahren. Hat er sich manchmal eine Straße entfernt vom eigentlichen Ziel beim Kunden hingestellt und sagte dann, René, steig mal aus, lass mich mal hinten rein. Ich wusste sofort, was los ist. Und ich lief dann die Hebebühne in der Regel immer runter. Er krabbelte dann auf die Ladefläche, verbarrikadierte sich da ein bisschen, legte die Waschmaschine wirklich auf den Rücken, machte das Bullauge auf und hat sich da drauf gesetzt und hat sein Geschäft verrichtet. Also das ist eine Sache, die finde ich unheimlich komisch. Und ich dachte, ich will die einfach mal mit Detail. Das finde ich sehr nett von dir. Aber wichtig ist jetzt die Frage, was danach mit den Waschmaschinen passierte. Oh, das ist einfach. Also erstmal war es super eklig, dass die überhaupt noch auf dem Auto mitgefahren sind. Ja. Er hat auch in Flaschen gepinkelt. Er hat ganz viele ekelhafte Sachen gemacht. Also das ist echt widerlich. Diese Waschmaschinen, dadurch, dass es Altgeräte waren, die wurden natürlich auf dem Schrottplatz entsorgt. Sofort danach? Nee, am Ende des Tages. Wenn dann naja gut, okay. Aber die wurden nicht mal irgendwie nochmal verkauft? Nee, auf keinen Fall. Aber das Schlimme ist ja, man stelle sich vor, es gibt ja durchaus Leute, die gehen auf die Schrottplätze und holen sich da alte Teile raus und dann liegt da eine Wurst drin. Das ist natürlich auch unheimlich. Aber das ist doch für dich als Kollege auch irgendwie doof gewesen. Wie hast du denn reagiert darauf? Was hast du zu ihm gesagt? Ich habe es einfach mit Humor genommen. Ich habe mich anfangs unheimlich davor geekelt, aber es gab dann, ab einem Zeitpunkt habe ich dann einfach nur noch drüber lachen müssen, weil ich dann sagte, meine Güte, der gibt dann auch den Leuten die Hände noch, wo er sich eigentlich nur mit ein bisschen Desinfektionsmittel die Hände abwischen konnte. Es ist wirklich lustig. Schade, dass ich nicht noch ein paar weitere Sachen ausführen kann. Das finde ich jetzt auch sehr schade. Aber noch eine kurze Frage. Du hast es nicht selbst nicht gemacht. Nein, auf keinen Fall. Ich habe dann gebeten, bei den Kunden aufs Klo gehen zu dürfen, wo ich mir auch die Hände waschen konnte. Nur er war halt aber einfach auch total der Typ. Er war so ein bisschen stämmiger. René, wir müssen Schluss machen. Danke für deinen Anruf. Alles Gute in der Technik. Mach den dann Hause. Bis morgen. Tschüss zusammen. Ciao.